Wien 3, Radetzky Straße 5. Jüdisches Altersheim und Sammellager. Das Gebäude war lange Zeit ein Hotel, dann vielleicht ein Heim für katholische Hausgehilfene. Nach dem sogenannten Anschluss an das Deutsche Reich musste es von der israelitischen Kultusgemeinde als Altersheim und Massenquartier verwaltet werden. Da sich in der Radetzky Straße 5 aber auch ein im Jänner 1941 geborenes Baby und mindestens ein weiteres Kind befand, sowie mindestens 113 Personen, die 1941 jünger als 60 Jahre waren, kann nicht davon gesprochen werden, dass es ausschließlich ein Altersheim war. So gehen wir davon aus, dass es sich um eines von vielen Massenquartieren handelte. In der Tat waren es Zwischenstationen auf dem Weg in die Vernichtung. Solche Zwischenstationen waren auch von der israelitischen Kultusgemeinde betreute Altersheime und Alterswohngemeinschaften. Viele Ältere blieben nach der Flucht ihrer Familienmitglieder unversorgt zurück. Oft fehlten den Bewohnern die finanziellen Mittel für eine Flucht. Zumeist bekamen sie aber aufgrund ihres Alters oder schlechten Gesundheitszustandes gar keine Einreisegenehmigungen in Zufluchtsländer. Von den Heimbewohnern aus dieser Zeit gibt es fast keine Berichte, da kaum jemand die spätere Deportation überlebte. In einem Vermerk der israelitischen Kultusgemeinde wird die Radetzkystraße bezeugt. Die Altersheime in Wien 2, Große Schiffgasse 18, Hessgasse 8, Zirkusgasse 3 und Wien 10, Alxingergasse 97, sind zu räumen. Die noch verbleibenden Insassen werden, sofern sie noch transportfähig sind, in den zwei nächsten Transporten eingeteilt. Für in Wien verbleibende Sieche sind die Altersheime Wien 9, Seegasse 9 und Wien 3, Radetzky Straße 5 zu verwenden. Die Insassen wurden ab Februar 1941 über Theresienstadt vorwiegend nach Mali-Trostinetz, Minsk, deportiert. Andere Personen kamen nach Auschwitz, Opole oder Kielce. Innerhalb eines Monats nach ihrer Deportation wurden die meisten von ihnen ermordet. Nur von zweien, Gittel Goldstein, geboren 1865, und dem Kaufmann David Schild, geboren 1871, ist bekannt, dass sie überlebten. Ein Stein des Gedenkens wurde hier im Jahr 2008 gesetzt. Ende 2014 eröffnete an dieser Adresse das Museum zur Erinnerung für das Kind. Es gedenkt 10.000 jüdischer Kinder, die ohne ihre Familien 1938 bis 1939 aus Österreich, Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei nach Großbritannien flohen. Im Hofe des Hauses steht die Skulptur »Das Mädchen Naomi« der Künstlerin Flor Kent, die zum selben Thema Skulpturen am Wiener Westbahnhof, am Prager Hauptbahnhof und in London Liverpool Street Station gestaltete.